Und wo sich nun die Möglichkeit ergibt, den Mitmenschen Kunde zu geben von dem bevorstehenden Ende und allem noch vorangehenden Geschehen, dort sollet ihr auch reden, auf dass sich niemand damit entschuldigen kann, nichts davon vernommen zu haben. Denn ich will wahrlich noch alles tun, dass den Menschen noch ein kleines Licht gegeben wird. Und also werde ich auch euch mit jenen zusammenführen, wo noch ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass sie reagieren, indem sie sich gedanklich damit befassen und sie selbst nun beobachten, was um sie herum vorgeht. Aller Menschen Gedanken suche ich so zu lenken, dass sie einmal darüber Aufklärung wünschen, was sie noch zu erwarten haben, wenn nicht in diesem Leben, dann aber in einem anderen Leben, auf das eben ihre Gedanken gelenkt werden. Das Leben, das die Menschen jetzt führen, mit nur der irdischen Welt zugewandten Gedanken, ist in keiner Weise heilsam für ihre Seelen, denn jegliche Materie soll von der Seele überwunden werden im Erdenleben. Kettet sich der Mensch aber an die Materie, so bedeutet dies für die Seele einen Zustand der Not, des Darbens und der Hoffnungslosigkeit auf Erreichung ihres Zieles. Und darum sollen die Menschen auf ein Vergehen alles Irdischen aufmerksam gemacht werden. Und sie können dann bei gutem Willen noch die kurze Zeit nützen, sich etwas zu erwerben, was Bestand hat, auch wenn der irdische Leib vergeht. Nur das will ich bezwecken, wenn ich immer wieder das kommende Ende ankündige, dass sie sich über den Zustand ihrer Seelen Rechenschaft ablegen, wenn sie überhaupt den Glauben haben an ein Fortleben nach dem Tode. Doch eben dieser Glaube fehlt, und darum ist die geistige Not so groß in dieser letzten Zeit. Aber es soll euch nicht verdrießen, immer wieder den Mitmenschen davon Kenntnis zu geben, was ihr selbst von mir erfahren dürftet. Ihr sollt von dem Wirken des Geistes in euch reden und auch von dem Inhalt dessen, was euch als mein Wort zugeleitet wird. Ihr sollt ihnen sagen, dass sie in großer Gefahr sind, verloren zu gehen für ewige Zeiten, wenn sie nicht die letzte kurze Zeit bis zum Ende noch eifrig ausnützen, um ihr Wesen zur Liebe zu wandeln, das in der letzten Zeit nicht viel Liebe erkennen lässet. Ihr sollt ihnen sagen, dass sie noch vor ihrem Tode den Weg zu Jesus gehen müssen, dass sie ihre Schuld unter sein Kreuz tragen und von ihm Vergebung erbeten müssen. Und ihr müsstet ihnen die wichtigsten Gebote lehren, die Gebote der Gottes- und der Nächstenliebe, von deren Erfüllen ihr Seelenzustand auf Erden schon und dereinst im jenseitigen Reich abhängig ist. Alles, was ihr von mir selbst erfahret, müsstet ihr weitertragen, immer dem Reifegrad der Mitmenschen entsprechend, auf dass sie es verstehen lernen und auch sie ihre Gedanken hinlenken zu mir, der ich ihnen immer helfen werde, wenn sie Hilfe erbitten. Darum leite ich dieses Wissen zur Erde, auf dass die Menschen eine Erklärung haben, auch für das, was noch vor ihnen liegt und was ich ständig ankündige, auf dass sie nicht überrascht werden von den Geschehen, die unwiderruflich kommen werden, wie ich es verkündet habe, stets und ständig. Denn ich will ihnen allen noch die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten, um dann auch ohne Furcht dem Ende entgegenzusehen, das nur von denen gefürchtet werden muss, die völlig verstockt als Angehör meines Gegners wieder aufs Neue gebannt werden in die Schöpfung der neuen Erde. Löset euch von der irdischen Materie, auf dass sie nicht wieder eure Hülle werde, aus der ihr euch allein nicht mehr befreien könnet. Glaubet es, dass das Ende kommt in nicht allzu langer Zeit. Denn es ist der Tiefstand eingetreten. Es gibt keine geistige Wandlung mehr auf dieser Erde. Es kann nur noch eine totale Umwandlung der Erde, auch eine geistige Wende erzielen. und auf dass ihr diese geistige Wende auf der neuen Erde erleben dürfet, müsstet ihr die innige Bindung mit mir anstreben, auf dass ich euch zu den meinen zählen kann, die mir treu bleiben, auch im schärfsten Glaubenskampf, den euch mein Gegner noch liefern wird, auf dass ihr die Kraft von mir bezieht und ausharret bis ans Ende. Und ihr werdet eingehen können in ein Reich des Friedens und der Seligkeit. Ihr werdet die neue Erde beleben dürfen, wo euch der Lohn zuteil wird für eure Standhaftigkeit, wenn ihr mich bekennen müsset vor der Welt. Dann habt ihr diese Welt überwunden und ihr brauchet meinen Gegner nimmermehr zu fürchten, denn dieser ist gebunden samt seinem Anhang auf wieder langer Zeit. Amen.